Denn wenn das Trömmelchen geht, dann stehen wir alle fertig herum, und wir ziehen durch die Stadt, und jeder hat gesagt: Gib mir ein, gib mir ein, gib mir einen klaren. Gib mir ein, gib mir ein, gib mir einen klaren. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. O je, so ein Scheiß, so ein Scheiß, so ein Scheiß. O je, so ein Scheiß, so ein Scheiß, so ein Scheiß. Gehen wir in eine andere Wirtschaft, schafft. Gehen wir in eine andere Wirtschaft. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Der Sultan hat Durst, der Sultan hat Durst. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Der Sultan, der hat Durst. Gesänge. Melancholisch-sentimentale Klänge in Kölner Mundart. Ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen. Wer hat's erfunden? Räuber und Höhner. Ach, ach, ach. Herzlich willkommen zu Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 174, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Na, wie war eure Woche? Nett gemeint, aber rhetorisch, denn ich kann euch nicht hören. Ich hatte kurz nach Veröffentlichung der letzten Konserve fast einen Herzkasper beim E-Mail-Lesen. Mein Stromlieferant schickte mir die Abschlussrechnung für letztes Jahr. Etwas mehr als 2000 Euro Nachzahlung und eine gut 14%ige Abschlagserhöhung. Ich hatte mit einer Rückzahlung und einer Abschlagsminderung gerechnet. Ansonsten hätte ich mir die PV-Anlage schenken können, wenn die so viel Strom braucht. Zumindest hatte ich Puls und Adrenalin. Deshalb habe ich mir eine Taschenlampe geholt und geguckt, was denn so auf dem Zähler abzulesen ist. Wie ich euch erzählt habe, wurde der ja nach Inbetriebnahme der PV-Anlage getauscht. In so ein modernes Ding, das mir zum einen sagt, wie viel Strom ich aus dem Netz bezogen habe und zum anderen, wie viel ich eingespeist habe. Zumindest hat mir der Herr von der Grundversorgung das nach dem Einbau gesagt. Zum Jahresende sollte ich das dann ablesen und die Werte übermitteln. Genau das habe ich Ende November getan. Wenn ich die damals abgelesenen Werte nun mit den aktuellen verrechne, hätte ich in den letzten 2 Monaten 69 Kilowattstunden verbraucht und über 1000 eingespeist. Interessant, wo doch die Sonne gar nicht schien. Ich denke, ihr ahnt es bereits, ich habe im November die Werte für Bezug und Einspeisung vertauscht. Glücklicherweise war die Telefonhotline meines Stromversorgungs bis zum späten Abend erreichbar. Das war insofern notwendig, weil die meines Erachtens vollkommen blödsinnig programmierte Computer-Hotline ziemlich an meiner Lebenszeit nagte. Irgendwann schnallte sie es dann und stellte mich an eine Mitarbeiterin durch. Letztere habe ich mein Problem erläutert und was soll ich sagen? Sie gab einfach die anderen Werte ein. Als ich ihr sagte, dass ich dann noch andernorts meine Einspeisewerte korrigieren müsse, bot sie an, diese zu übermitteln. Sie könne die zwar nicht ändern, aber durchreichen. Dann müsse ich das nicht machen. Da guck. Service geht also doch noch in Deutschland. Das habe ich anschließend dann auch mit einer guten Bewertung gewürdigt. Tags drauf erhielt ich eine neue Rechnung. Der Abschlag hatte sich um 6% verringert und ich erhalte eine Rückerstattung von gut 700 Euro. Was jetzt noch aussteht, ist die Einspeisevergütung für meinen gelieferten Strom. Aber da wird sich die Tage wohl auch noch was tun. Soweit zu den Neuigkeiten in Sachen PV-Anlage. Und angehende PV-Anlagenbesitzer, merkt euch: Wenn ihr die falschen Werte vom Zähler ablest, kriegt ihr Herzklabaster. Naja. Letztes Mal erzählte ich von der Möglichkeit, mit einem Freund zusammen einen speziellen Cash zu machen. Die Sache mit dem hochbeinigen, geländegängigen Auto, ihr erinnert euch. Frank, viele Grüße an dieser Stelle, schrieb darauf, Zitat: Ein KRD Road Movie oder bebilderte Podcast-Erzählung. Ja, das wäre cool. Zitat Ende. Das habe ich dann meinem Teamchefkollegen geschrieben mit dem Link zum Trailer der nächsten Grand Tour-Episode namens Sand Tour und dem Kommentar, dass wir das toppen würden. Schreibt der zurück, Zitat, geiler Trailer, tauschen Sand gegen Schlamm und gut. Zitat Ende. Jetzt mal ernsthaft. Nur der Frank? Da hatte ich aber auf mehr Begeisterung gehofft, wohl wissend, wie sehr doch einigen mein asthmatisches Ächzen bei Höhenunterschieden gefällt. Und jetzt bei der Chance auf TJ im Matsch nix? Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Aber egal, wir planen weiter. Schon etwas weiter geplant ist eine andere Tour, diesmal mit und wegen der Holden ins trassenlose Söderland der Kernfusion. Kein Scheiß! Ernsthaft titelt Heise Online am 7.2.24: Kernfusion! Bayern macht sich auf den Weg! Seit einem halben Jahr hat die bayerische Regierung einen Masterplan für den Weg zur Kernfusion, seit September 23. Ich hab's nicht gewusst, der Wahnsinn, oder? Andreas Wilkens schreibt, dass die bayerische Landesregierung damit beginnt, den im September 2023 vorgestellten Masterplan zur Förderung der Kernfusion und neuartiger Kerntechnologien umzusetzen. Die gründen jetzt, soweit ich verstanden habe, eine Expertenkommission und auf deren Empfehlungen geht man dann auf den Weg zu einem bayerischen Ökosystem zur Kernfusion. Und dann gibt's Lehrstühle und Forschungsgruppen an bayerischen Hochschulen. Ein hochkomplexes Vorhaben. Pionierarbeit quasi mit nationalen und internationalen Kooperationen. Und das mündet dann in den Bavarian Fusion Cluster als organisatorisches Fundament. Der soll dann die Kommerzialisierung der Kernfusion anstreben und in Bayern ein Demonstrationskraftwerk bauen. Also, Demonstrationskraftwerke. Jede Demo ging recht so ein Kraftwerk, finde ich. Technologieoffen, wie sie sagen. Und die sollen dann die Regierung beraten. Den Masterplan vom 28. September 2023 kann man übrigens als PDF herunterladen. Mission Kernfusion. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut, wusste schon Meister Eder und sein Pumuckl zu sagen. Ein Überblick aus dem Inhaltsverzeichnis. Die bayerische Mission, der bayerische Ansatz, der bayerische Vorsprung, der bayerische Masterplan. Aber leider noch Zukunftsmusik, denn laut Tagesschau Stand 8.2.24, 14.04 Uhr, wurde im Herbst 2024 in Culham, Großbritannien, im Joint European Torus, JET genannt, einem Forschungsreaktor bei Ausreizung der Grenze ein Weltrekord erzielt. 69 Megajoule sollten freigesetzt worden sein. Eine unfassbare Energiemenge. 69 Megajoule. Damit könne man 3 gut gefüllte Badewannen auf Wohlfühltemperatur bringen. Blöd nur, dass der Energieaufwand, damit es dazu kommt, circa für 100 Badewannen ausgereicht hätte. Derzeit also ein Minusgeschäft. Der Nachfolger vom JET, der ITER, soll's nun verbessern. An diesem International Thermonuclear Experimental Reactor sind übrigens 35 Staaten beteiligt. Blöd nur, der wird gerade in Südfrankreich gebaut und soll 2025 in Betrieb gehen. Von dem erhofft man sich, dass die Energie, die man reinsteckt, auch wieder rauskommt. Der Nachfolger vom ITER soll dann der DEMO, Demonstration Power Plant, werden. Aber der kommt frühestens 2050 und ob in Bayern, weiß ich nicht. Und weil es sich bis dahin mutmaßlich noch um ein elektromobiles Entwicklungsland handelt, also dieses Bayern, fahren wir mit dem Kompaktverbrenner-SUV dahin. Zur Sicherheit. Ich kann das übrigens vollkommen angstfrei vor potenziellen Einbrechern sagen, weil das Haus wohlbehütet bewohnt bleibt. München, Waging, Rosenheim. Zieh ich mir furchtbar gerne rein. Gerne rein. Und derweil die Holde ehrenamtlich herumkaspert, schaue ich mir den Chiem, den Waginger und den Tauchinger See an und treffe einen Bekannten und später mit der Holde einen anderen virtuellen Bekannten. Klingt kompliziert, aber nach einem Plan. Mutmaßlich wird da gegebenenfalls der eine oder andere Audioschnipsel abfallen. Oder gar eine Sonderkonserve. Der TJ im Söderland. Wer weiß das schon. Definitiv sollte ich vorher mal nach dem Öl schauen. Denn im Kompaktverbrenner-SUV ist anderes Öl drin, als ich neulich gekauft habe. Die älteren HörerInnen erinnern sich. Aber vorher ist erst einmal dieses Karneval. TJ im Narrenland. Untertitel: Der karnevalistische Sektor der Bundesrepublik Deutschland endet an meiner Tür. kommen wir zu einer traurigen Nachricht. So wie ich das verstanden habe, schreibt Martin Holland via Heise Online am 7.2.24 sinngemäß, dass die NASA-Sonde Voyager 1 vor fast 3 Monaten aufgehört hat, wissenschaftliche und technische Daten zur Erde zu schicken. Einer der 3 großen Computer der Voyager 1 sende nur noch Datenmüll. Die NASA habe dafür noch keine Lösung. Zitat: Es wäre das größte Wunder, wenn wir sie wieder zum Laufen bekommen. Noch haben wir nicht aufgegeben. Zitat Ende zitiert Ars Technica aus einem Interview mit Projektleiterin Suzanne Dodd. Mutmaßlich gibt es ein Speicherproblem im betroffenen Computer, dessen Backup seit 1981 nicht mehr einsatzbereit sei. Man will nun wohl die Sonde in einen Modus vor diesem Zeitpunkt setzen, um den Fehler einzugrenzen. Problematisch dabei: Es gebe keine Simulatoren auf der Erde. Man müsse jahrzehntealte Dokumentationen auf Papier durchforsten. Erschwerend kommt hinzu, dass viele der damaligen MissionsmitarbeiterInnen bereits verstorben seien und die Sonde selbst so alt ist, dass jederzeit weitere Systeme ausfallen können. Ein weiteres Problem: Signale brauchen zu Voyager 1 weit über 22 Stunden und nochmal so lang dauere es, bis eine Antwort auf der Erde einträfe. Und mit dieser eigentlich traurigen Nachricht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 174 vom 8.2.2024. Weiberfasnacht. Oder muss man jetzt alte Damenfasnacht sagen? Ich weiß es nicht. Als kleine hoffnungsvolle Motivation folgt im Outro nochmals mein kleines Musikstück Voyager 1. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Thank you. Thank you.